Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Ich heiße Günther Jansen und spiele bis 3 Uhr weiter die Songs von Jimmy Webb. Zu Beginn dieser zweiten Stunde wieder MacArthur Park. Vorhin war es die lange Originalversion von Richard Harris aus dem Jahr 1968. 10 Jahre später produzierte Giorgio Moroder für Donna Summer eine Disco-Fassung, ebenso erfolgreich in den Hitparaden, wenngleich nicht so außergewöhnlich, denn Disco war ja seinerzeit der allgemeine Trend, während Richard Harris doch ziemlich quer stand zu allem, was sonst noch lief. 68, da lief zwar eine Menge, aber Richard Harris stach doch hervor mit seinem MacArthur Park. Auch noch in 68 hat es das Team Jimmy Webb, Richard Harris, ein zweites Mal versucht. Nach MacArthur Park erschien eine weitere Single in sogenannter Überlänge, The Yard Went On Forever. Gleichzeitig auch das Titelstück zum zweiten Richard Harris Album zusammen mit Jimmy Webb. Wieder war es ein vertrackt verschachteltes Lied, opulent arrangiert, wiederum mit Inbrunst vorgetragen vom Sänger, Schauspieler Harris. Nur war es diesmal ein kapitaler Flop. Die Single verkaufte sich überhaupt nicht. Hier ist sie trotzdem. The Yard Went On Forever.